Realität. Unterscheidung macht Unterscheidung. Analogie der Funktion. Möchte ich den Computer herunterfahren, den Raum verlassen, etwas Neues erfahren. Ein Schema zeichnet sich ab auf der Milchglastür im Büro nebenan. Thank you. Shopping.